بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Ich wollte ein paar Tipps geben, inshallah, wie man gut lernt. Und zwar, ein Gelehrter, rahimahullah, ging zu seinem Lehrer und er beklagte sich bei ihm über sein schlechtes Gedächtnis. Der Lehrer sagte zu ihm, unterlasse die Sünden. Unterlasse die Sünden. Also, wenn man weit kommen will im Islam, dann soll man die Sünden unterlassen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wem Allah Gutes will, dem lässt er die Religion verstehen. So. Und wie wir wissen, hat der Mensch fünf Sinne. Fünf Sinne. Das Hörsinn, das Sehen, der Geruchssinn, Tastsinn und das Schmecken. So. Wenn man bei einem islamischen Unterricht sitzt und dem Lehrer zuhört, setzt man dabei das Hörsinn ein. Das Hörsinn setzt man ein. Und je nachdem auch das Sehen, wenn der Lehrer zum Beispiel was an die Tafel schreibt oder etwas mit seiner Gestik, also mit seiner Körpersprache zeigt. Da haben wir zwei Sinne. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in, in Surat al-Alaq, الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ, derjenige, der das Lehren mit dem Schreibrohr gelehrt hat. Also er hat das mit dem Schreibrohr gelehrt. Und er hat sogar eine Sura nach Qalam, nach dem Schreibrohr benannt. Also was wir vermissen, ist, dass viele von uns Muslime in die Unterrichte gehen, aber sie nehmen weder Stift noch Papier, noch schreiben sie irgendwas mit. So. Wenn wir im Unterricht sitzen und nur zuhören, dann ist unser Gedächtnis wird nicht so beansprucht. Es wird nicht so beansprucht. Aber wenn man etwas schreibt, wenn man dem Lehrer zuhört und etwas schreibt, dann benutzt man mehrere seiner Sinne, was den Lernerfolg erhöht. So, jetzt haben wir schon mehrere Sinne im Einsatz. Jetzt, wenn er nach Hause geht und seine Familie ihn fragt, was hast du im Unterricht gelernt, dann kann er das, was er gelesen, was er geschrieben hat, kann er vorlesen. Dann hat er auch seinen Mund benutzt zur Wiederholung. Dann hat er viele Sinne benutzt, damit hat er sein Wissen hat er wiederholt und das, er hat es dadurch stark verstärkt in seinem Gedächtnis. Also wenn er das dreimal wiederholt oder plus minus, dann wird er dieses Wissen auch nicht vergessen. Deswegen, wir müssen zuhören, schauen, schreiben und weitergeben. Wissen ist zu schweigen, zuhören, verinnerlichen und weitergeben. Und natürlich nur das Wissen, was authentisch ist und was man auch weitergeben kann. Wenn man zum Beispiel also den Koran auswendig lernen will, dann soll man immer ein Mushaf, also eine Koranausgabe, ein und dieselbe benutzen. Warum? Wenn man den Koran liest, und dann soll man auch laut lesen. Weil wenn man leise liest, dann spielen die Ohren gar nicht mit. Wenn du laut liest, dann hört deine Ohren, was deine Zunge sagt. Somit werden mehrere Sinne eingesetzt. So. Also wenn man, auch wenn man eine Zeile nach einem Mal lesen schon auswendig kann, soll man sie trotzdem wiederholen. Weil das Auge macht sozusagen ein Foto von der Koranseite und dadurch macht das Gedächtnis sozusagen ein Foto davon. Und das bleibt sehr stark im Gedächtnis. Und umso öfter man das macht, umso besser ist das. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.